Good evening. Einen schönen guten Abend. Jesus said in John 10:10. Jesus hat gesagt in Johannes Kapitel 10 Vers 10, that the thief has come to steal and to kill and to destroy. Der Dieb ist nur gekommen, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. But I have come that you may have life. Aber ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. And life to the fullest. Und Leben in Fülle. And this verse is a huge part of my personal testimony. Und dieser Vers ist einfach ein großer Teil meines ganz persönlichen Zeugnisses. And a big part of the theme of Bevo, which was breakthrough. Release your life to the fullest. Ist doch ein großer Teil von dem Thema gewesen, dieser Bevo, dieser Durchbruch, auf das du einfach dein Leben freigesetzt bekommst, hinein in seine Fülle. It was very fun. Es hat sehr viel Spaß gemacht. It was also very intense. Und es war sehr intensiv. When you break through things, it's often not easy. Wenn du da durchbrichst, einfach durchstößt durch Dinge, ist manchmal nicht leicht. It's often painful. Manchmal schmerzhaft. But in the long run, Jesus is working all things together for good. Aber in der langen Sicht betrachtet, wirkt Jesus alle Dinge zum Guten. So, as Mary said, a large group of us just got back a few hours ago. Wie Mary bereits gesagt hat, eine große Gruppe von uns ist gerade erst wiedergekehrt. And the Lord made a huge impact on all of our lives. Und der Herr hat einfach eine ganz tiefe Wirkung in uns hinterlassen, in all unserem Leben. The Lord also left an impact on the staff of the UFA center there. Und da war auch eine ganz tiefe Wirkung bei den Mitarbeitern von diesem Zentrum. The manager said as we left. Der Manager sagte, als wir dort wegfuhren. She said, in all of the 9 years that I've managed this retreat center since it's been open. Sie sagte, seitdem das offen ist in diesen 9 Jahren. I have never had a group that has been so authentic and so thankful. Hatte ich nie eine Gruppe erlebt, die einfach so authentisch ist und gleichzeitig so dankbar. So that is the Lord living through his living body. Und das ist der Herr, der durch seinen lebendigen Leib einfach hindurch lebt. One of the most powerful things for me this weekend was this morning. Eines der bedeutsamsten und kräftigsten Dinge diese Woche war heute früh. Listening to about an hour of testimonies. Als ich da einfach zuhören konnte, eine Stunde von Zeugnissen. People coming forward and sharing how the Lord impacted their life. Einer nach dem anderen kam nach vorne und hat erzählt, wie der Herr einfach diese tiefe Wirkung in dem Leben bewirkt hat. So, this is Joshua, and I'll let him share. Das ist Joshua, und ich werde ihm einfach jetzt erzählen lassen. Ja, hallo nochmal von mir, mein Name ist Joshua. Hello everybody, my name is Joshua. Ich bin seit ungefähr einem Monat hier in der Gemeinde. I've been in the church for about 1 month. Genau, und ich bin jetzt hier quasi mit aufs Bevo gefahren, um das mal anzuschauen. And I went to Bevo just to check it out. Und es war für mich eine super coole Zeit. And it was really a super cool time for me. Und ich möchte eine Sache erzählen, die mir widerfahren ist jetzt an dem Wochenende. And I want to tell you what I experienced this weekend. Ich habe es heute Morgen schon erzählt, und heute Morgen war ich beim Erzählen sehr den Tränen nah. And this morning, as I shared my story, I was near tears. Und jetzt sehe ich wahrscheinlich etwas glücklicher aus. And now I look a little bit happier. Es wirkt einfach schon, das ist das Coole daran. Oh, it's already working, and that's what's so cool. Das, was mir klar geworden ist, what became clear to me, war, dass ich in meinem Leben eine sehr, sehr tiefe und große Wunde mit mir rumtrage. That in my life I've been carrying around a very deep and big wound. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 3 Jahre alt war. When I was 3 years old, my parents got divorced. Und mein Vater ist für mich nie der Vater gewesen, den ich gebraucht hätte. And my father was not the father that I needed. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt über die verschiedenen Sprachen der Liebe. I don't know if you know the book, The 5 Languages of Love. Mein Vater hat absolut sein Bestes gegeben. Das ist mir auch klar geworden dieses Wochenende. It's very clear to me that my father gave his very best. Aber es hat einfach für mich, der ganz anders, eine ganz andere Emotion hat, ein ganz anderer Mensch ist, einfach nicht ausgereicht. But it didn't, wasn't enough for me, being a totally different kind of person. Aber an diesem Wochenende ist mir einfach klar geworden, dass ich in Gott einen anderen Vater habe. But on this weekend it was made clear to me that In God I have another father. Und zwar einen Vater, der alle Sprachen der Liebe spricht. A father that speaks all the languages of love. Und dass es einfach voll egal ist, wie ich die Liebe von ihm bekomme. Er hat sie immer in der richtigen Weise für mich. And it doesn't matter how I receive his love, he always gives it to me in the way I can understand. Und das Krasse ist einfach, dass ich jetzt dadurch meinem Vater einfach voll gut vergeben kann. And because of that, I can just totally forgive my father. Mir hat immer das Gefühl gefehlt, so ein männliches Vorbild, so einen Vater zu haben. I always just really missed having a manly example in my life. Und das habe ich irgendwie vorgestern bekommen. And the day before yesterday, that's what I got. Cool. Es ist egal, wie ich heiße und wer ich bin. Doesn't matter my name or who I am. Weil du selbst könntest jetzt dastehen und dasselbe sagen, wie ich jetzt sagen werde. Because you could stand up here and say the same thing. Gott hat jeden Gaben gegeben. God has given everybody a gift. Und gestern hat mir wiederholt gezeigt, was meine Gabe ist. And yesterday God showed me again what my gift is. Und ich habe immer aus Angst davor, sowas anzunehmen, das immer verdrängt. And because of fear, I always try to suppress this. Gott hat mir nämlich auch gestern gezeigt, dass Christsein nicht gratis ist, aber nicht umsonst. God showed me that being a Christian is free, but not in vain. Und das ist, heißt, wenn man die Gabe auslebt und ihm nachfolgt, dass es sehr schmerzhaft sein kann. And if you go after your gift and let him use you in your gift, it can also be painful. Das heißt, nimmt dir Sachen, an denen du klammerst. That means he might take something away that you're holding on to. Und das schmerzt sehr, und hat mich gestern diesen Schmerz fühlen lassen. And he allowed me to experience this taking away this pain. Ich weine normalerweise nicht, oder wenn schon, kommt eine Träne runter. I hardly ever cry. Aber gestern hat es mich so richtig gepackt, einfach weil ich den Schmerz so spüren konnte. But yesterday I really started to cry a lot because I felt the pain so deeply. Aber dadurch, dass Gott dir das wegnehmen kann, gibt dir eine neue Identität. But because he can take away the old, he gives you a new identity. Und diese neue Identität, in der du dann lebst. And this new identity in which you live in. Macht einfach alles andere, was du vorher aufgegeben hast und so schmerzhaft war, lächerlich. Makes everything that you thought you gave up for him absolutely ridiculous. Deswegen möchte ich euch ermutigen und auffordern. And that's why I want to encourage you and also challenge you. Lass Gott einfach in dein Leben hinein und durch deine Gaben wirken. Let God into your life and let him use you in your gift. I was also at Bevo. I've also been at Bevo. For a day, it was great. There's nothing that's going to change your life more than going away for a weekend. Und da gibt's nichts mehr, was dein Leben verändern kann, als auf ein Wochenende ganz rauszugehen. Been to about 300 Bevo type places. It's so awesome. I've been about 300 times to a weekend seminar. Ich war vielleicht so 300 Mal bei so einem Wochenendseminar, ähnlich gleich wie das Bevo. It was a lifestyle. Einfach ein Lebensstil. Please make a decision, plan for the next Bevo. Treff die Entscheidung, plan es bei der nächsten Bibel dabei zu sein. Right after the service, mit dem Nathan, get the date. Bekommt einfach die Termine. It's es ist eine Lebensveränderung. Awesome. Okay, I'm going to show you a video. Ich möchte euch ein Video zeigen. Of an awakening. Ein Video von einer Erweckung. That Mary and I were a part of. Und das haben wir erlebt, Mary und ich. I'm actually in the video. I found myself in the video. Ich habe gesehen, ich bin sogar in dem Video drin. When the girl raises her hands to worship God. Und pass genau auf, da gibt es eine Frau, die hebt da ihre Hände. Look off the right hand on the left side of the screen, all the way on top. You da see my face? Ganz oben, wo sie ihn zeigt. Da ist sie. I think it's me. Ich glaube, 20,000 people there. Da sind 20,000 Leute dort. And an awakening can happen so fast. Und eine Erweckung kann so schnell passieren. I'm telling you, see our worship night, our monthly worship night. Ihr habt einfach die monatliche Worship Night gesehen. If that catches on and other churches begin to cluster together and have worship nights. Wenn das jetzt so richtig erstmal in Schwung kommt und dann die anderen Gemeinden sich einfach zusammen versammeln, um auch Anbetungsabende zu machen. Suddenly these three churches, those three churches, die drei those five Gemeinden, churches, those four fünf, churches. Und das sind andere fünf. Suddenly 15, 20 worship worship nights are happening. Und plötzlich passieren die gleichzeitig so 15, 20 Anbetungsnächte. And we pull it all together in a stadium. Und dann kommt es zusammen hinein in ein Stadion. It's the beginning of an awakening. Und das ist der Beginn, der Anfang einer Erweckung. So fast. Das kann so schnell geschehen. Okay, this is where Mary and I got baptized as well. Da haben wir uns taufen lassen. Just watch the video. Schaut einfach mal zu. 5,000 of us got baptized. Ich glaube, es sind etwa 5,000 sind da getauft worden von uns. Awesome. That's how fast it can happen. So schnell kann das passieren. Okay, that's not the theme tonight, but that's the theme in our church. Right? Das ist nicht das Thema jetzt nur heute Abend, sondern das ist das allgemeine Thema der Gemeinde jetzt. So praise the Lord. Preisen wir den Herrn dafür. Okay, tonight. Heute Abend. Stewardship of Grace Part 2. Verwalterschaft der Gnade Teil 2. We're going to stand before the Lord one day. Eines Tages werden wir vor dem Herrn stehen. And we're going to be in perfect bodies. Wir werden vollkommene Körper haben. We're going to look just like Jesus. Ausschauen wie Jesus. We're going to be immortal. Unsterblich. Eternal. Ewig. And we're going to be in his throne room with him. Und wir werden in seinem Thronsaal mit ihm sein. And we're going to discuss our stewardship. Und wir werden darüber sprechen, über unsere Verwalterschaft. It's not going to talk about our sin. That's gone. Das Thema Sünde ist einfach schon erledigt. In your new body, you can't even relate to what sin was. In deinem neuen Leib kannst du nicht einmal irgendwie da noch zurückdenken, was Sünde war. But he wants to talk about what we did that was good. Aber er möchte sprechen über das, was er getan hat in uns, was gut war. And what was worthless. Und dann gleichzeitig auch, was wertlos war. I brought out these three words last week, these Greek words. Ich habe diese drei griechischen Begriffe definiert. He's going to judge us for good and bad. Er wird uns da beurteilen, gut und schlecht. But that word bad is not poneros, it's not kakos. Wir finden in dem Zusammenhang dieses Wort schlecht, aber es ist nicht poneros im Griechischen, auch nicht kakos. It's phallos. Es ist phallos. It just means worthless. Es bedeutet einfach wertlos. Because of why you did it. Es ist einfach eine Frage der Motivation, warum du das gemacht hast. You served God or you did something good, but why did you do it? Du hast etwas gemacht, du hast Gott gedient, vielleicht auch etwas Gutes getan, aber warum hast du es getan? If I did it for the praises of men. Wenn ich es getan habe, nur um das Lob der Menschen zu bekommen, dann habe ich bereits meine Belohnung hier. I got this email from a Greek family. Ich habe ein E-Mail bekommen von einer griechischen Familie. Hi, Pastor Rob. Hallo, Pastor Rob. Your Greek is perfect. Dein Griechisch ist perfekt. Love to Mary. Liebe auch an die Mary. That's all they said. Alles, was sie gesagt haben. So, also. Tonight I want to talk about something. I think it's the best kept secret in Christianity. Ich möchte heute Abend sprechen über etwas, was vielleicht das bestgehüteste Geheimnis der ganzen Christenheit ist. If you don't know this when you stand before God, wenn du das nicht weißt und wenn du dann vor Gott stehst, you are going to be extremely angry at whoever was the preacher. Dann wirst du vielleicht extrem ärgerlich sein, egal wer da der Prediger war. But tonight you will not be angry at me because I'm going to tell you what it is. Aber heute Abend wirst du nicht wütend sein auf mich, weil ich werde dir dieses Geheimnis verraten. It's very powerful. Es ist einfach eine mächtige Sache. It's a privilege, it's a stewardship. Es ist ein Privileg. Es ist eine Verwaltung, die uns anvertraut wird. A lot of misunderstandings about it. We're going to talk about that tonight. Und da gibt es viele Missverständnisse drüber und auch darüber werden wir heute sprechen. And when I mention it, don't run out the door. Und wenn ich es erwähne, lauf nicht zur Tür raus. Or you'll miss the blessing. Oder ihr verpasst den Segen. And it's this. Und jetzt kommt's. The principle of giving your tithes and your offerings. Das Prinzip, deinen Zehnten zu geben und darüber hinaus auch noch Gaben. Whenever we've talked about this, wenn auch immer wir darüber gesprochen people haben, have come up after and they said, thank you. I didn't know that. Kamen Leute nachher zu mir und gesagt, Dankeschön. Das habe ich eigentlich gar nicht gewusst. When I was 19, I learned about that. Als ich 19 war, habe ich darüber gelernt. I was saving up for a car. Ich habe da Geld gespart für ein Auto. I had about $1,000 in the bank. Und ich hatte dann so vielleicht 1000 Euro zusammen oder 1000 Dollar. I heard about giving 10% of your income to God. Und dann hörte ich das, dass man da 10% seines Einkommens einfach Gott gibt. To Jesus. Zu Jesus. And why? Und ich hörte auch warum. And the blessing that is behind it. Und welcher Segen dahinter steht. There was a little Bible study the next Saturday. Wir waren da bei so einer kleinen Bibelrunde am nächsten Samstag. And the pastor was traveling from far away to come. Und der Pastor, der reiste sehr weit und von so, fern an. They were taking an offering. Und dann nahmen sie eine Spende ein. I reached into my pocket. Ich habe da hineingereicht in meine Tasche. I put a $100 bill in there. Und gab da 100 Dollar rein. That was my first tithe. Das war mein erster Zehnter. It was like, I had to take a deep breath. Oh. Tief Atem holen. The next Saturday, he said, nächsten Samstag sagte er, before I begin, I just have to say something to you kids. Und bevor ich jetzt anfange, ich möchte euch jungen Leuten etwas sagen. Somebody last week. Da gab es jemand letzte Woche. Put something in the bucket. Der hat wirklich etwas hineingelegt. I don't know who it was. Ich weiß nicht, wer es war. But I just want to say thank you and God bless you for your faith. möchte einfach nur sagen, danke und Gott segne dich für deinen Glauben. Thank you, Lord. Danke, Herr. For the understanding. Für dieses Verständnis. Now let's go to the first misconception about tithes and offerings. Gehen wir hin zu dieser ersten falschen Vorstellung über den Zehnten und über die Spenden. Giving your tithe, some people say, I don't give tithe. Leute sagen, ich gebe den Zehnten nicht. Because it's from the Old Testament. Weil das kommt ja aus dem Alten Testament. And I'm in a New Testament in grace. Ich bin jetzt im Neuen Testament, da ist Gnade. And I'm not of the law of Moses. Und das Gesetz, das gilt ja nicht mehr für mich. So let's go to the Genesis chapter 14. Gehen wir einmal hin zum 1. Mose Kapitel 14. And let's take a look at where it came from. Und schauen wir uns an, wo es herkommt. And the blessing that goes with it. Und auch den Segen, der damit verbunden ist. It actually started about 400 years before Moses. Es hat eigentlich begonnen 400 Jahre vor Mose. Before the law came through Moses. Bevor das Gesetz durch Mose installiert wurde. Now Abraham had his nephew and a lot of his stuff had been taken captive. Der Neffe Abrahams und viel von den Gütern ist von einer Armee gefangen genommen worden, weggeschleppt. Abraham went after this army with a couple hundred servants. Und so ging Abraham mit seinen paar hundert Dienern dieser Armee hinterher. And he defeated an army. Und er schlug eine ganze Armee. With just his servants. Mit nur diesen paar Dienern. And he came back with all this spoil, all this good stuff. Und er kam dann zurück mit all der Beute, mit all den guten Everything Dingen. That he had lost, he brought back with him. Und alles, was da verloren gegangen war, haben sie wieder erlangt. And then this guy Melchizedek, the king of Salem, und diese Person, der Melchizedek, der König von Salem, a priest of God Most High, brought Abraham some bread and wine. Der Priester Gottes des Höchsten brachte Abraham Brot und Wein heraus. According to the New Testament, this is the picture of Jesus. Und gemäß dem Neuen Testament ist das ein Bild von Jesus. The King of Salem. Der König von Salem. Jerusalem. Jerusalem. The King of Peace. Der König des Friedens. Jerusalem, the foundation of peace. Jerusalem, die Grundlage des Friedens. The priest of the Most High. Der Priester Gottes des Höchsten. Jesus is the high priest. Jesus ist dieser hohe Priester. And he brings bread and wine of all things. Und was macht er? Er bringt Brot und Wein. Next verse. Nächster Vers. Verse 19. Vers 19. Melchizedek blessed Abraham with this blessing. Melchizedek segnete ihn und sprach: Blessed be Abraham by God Most High, Creator of heaven and earth. Gesegnet seist du Abraham, dem von dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. It's a picture of Jesus blessing us. Es ist ein Bild von Jesus, der uns segnet. We are Abraham's children. Wir sind Abrahams Kinder. Because we walk by faith. Weil wir im Glauben wandeln. Galatians chapter 3 verse 30, verse 29. Galater Kapitel 3, Vers 29. That when God said to Abraham, you're going to have many children. Als Gott zu Abraham sprach, du wirst viele Kinder haben. We were in his mind. Da hatte er uns im Sinn. Children in Christ. Okay. Dass wir aber Kinder sein würden in Christus, Next Kinder verse. Abrahams. Verse 20. Vers 20. And blessed be God Most High, who defeated your enemies for you. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deiner Hand beschlossen hat. And when Abraham realized that, und als Abraham das erkannt hatte, then Abraham gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. Und dann gab Abraham den Zehnten von allem, was er da wieder erlangt hatte. And this is where the tithe began with Abraham. Und in diesem Moment hat der Zehnte begonnen. Es begann mit Abraham. Now it commenced with Abraham. Es hat begonnen, wurde eingeführt mit Abraham. It was commanded by Moses. Es wurde dann befohlen durch Mose. It was commanded by Jesus. Und dann geboten von Jesus. And then confirmed in the epistles. Und dann bestätigt in den paulinischen Briefen zum Beispiel. Let's go further. Let's go to Malachi. Gehen wir zu Malachi. Now there's an awesome blessing in this. This is what you don't want to miss. Das ist einfach so ein unglaublicher, ein unfassbarer Segen, der this da drin ist. This is why you will be so upset when you stand before the Lord and you don't know this. Deshalb wirst du dann so wütend werden, wenn du vor dem Herrn da stehst und das nicht gewusst hast. This is Malachi 3. Malachi Kapitel 3. This is the famous classic chapter of the giving of the tithe. Ja, das ist einfach das berühmteste Kapitel zu diesem Thema, dem Zehnten. Should people cheat God? Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Yet you have cheated me. Wie er mich betrügt? But you ask, what do you mean? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? When did we ever cheat you? Haben wir dich je betrogen? You cheated me of tithes and offerings due to me. Mit dem Zehnten und Opfergabe, die mir gebührt. Why is God so into this tithe thing? Warum ist das so Gott so drin in diesem Thema? Because it has to do with honoring him. Es hat etwas zu tun damit, ihn zu ehren. Proverbs 3, Sprüche Kapitel 3, verses 8 and 9. Vers 8 und 9. Honor me. Ehrt mich. With the first. Mit dem ersten. Misconception number 2. Falsche Vorstellung Nummer 2. We can give God any part. Wir können Gott ja irgendetwas geben, irgendein Teil. Whatever's left over. Ja, was da so vielleicht übrig ist. Like a Trinkgeld, like a tip, you know. So wie so ein Trinkgeld. Okay, we've got a bit left over at the end of the month. Let's give it schau to God. Schau mal, da ist noch was. Das können wir ihm geben. God wants the first. Gott möchte das erste haben. Honor me from the first. Ehre mich von dem ersten. Now, I'll just tell you how it is and you can decide what you want to do with it, but don't blame me at the Bema Seat. Ich würde euch sagen, wie es ist und ihr könnt entscheiden, was ihr selber wollt. Aber bitte beschuldigt mich dann nicht, wenn ihr vor dem Richterstuhl Christi Mary steht. Mary and I have been doing this 35 years. Mary und ich, wir machen das jetzt seit 35 Jahren. And there is an incredible blessing. I could write a book on the stories. Oh, es ist einfach ein unfassbarer Segen da drin und ich könnte ganze Geschichten in einem Buch schreiben über diese Dinge. Where was I before that? I forgot. What did I say before that? Oh, from the first, Proverbs 3, thank you. Sprüche 3. Now, God wants the first, he wants the best. Gott ist so vorrangig, dass er auch das Beste möchte. He's teaching us to honor him. Und er lehrt uns, ihn zu ehren. So he says, look, count your sheep, give me the first one. Er sagt, schau mal, zähl mal deine Schafe, gib mir das Beste. First one goes to God. Das erste Schaf geht zu Gott. Not the tenth one, the first one. Nicht das zehnte, das erste. So if you have seven, God got the first one. Also wenn du sieben hast, bekommt Gott das erste. Wait a minute, there's only seven sheep here. Das sind nur sieben. Well, I guess God doesn't get his. Ich glaube, Gott bekommt jetzt diesmal nichts. No, I get the first one. Nein, er bekommt das erste. But there's only six left. Das sind nur noch sechs übrig. That's okay, I get the first one. Ich bekomme das erste. God, we always guarantee God his honor. Wir müssen einfach garantieren, dass Gott darin geehrt wird. So the guy has 300 sheep. Der Mann dazu 300 Schafe. Okay, God gets the first one. Das erste. And I get these nine. Die neun sind für mich. God gets the next one. Das nächste. And I get these nine. Die neun sind für mich. But come on, come on. God gets this one. Ja, das ist für. Wait a minute. This one doesn't look so healthy. Schaut nicht so gesund aus. It's kind of small and scrawny. Bisschen klein hier. We'll give God the next one. Na, gib ihm das nächste. God says no. Nein. I want the scrawny one. Ich möchte auch dieses kleine, verhunzelte. And the next one. Und das nächste. I want two now. Ich möchte beide haben. If the first one is scrawny, I want the second one too. Das erste so komisch ist ein bisschen, ich möchte das zweite auch haben. What kind of a God are you? Was für ein Gott bist du? I'm a businessman. Ich bin ein Geschäftsmann. And you are my stewards. Und ihr seid meine Verwalter. Don't cheat me. Bitte betrügt mich God's nicht. Like, don't cheat me. Betrügt mich nicht. So Israel is crossing over the Jordan. Israel geht da über den Jordan. And God says, I want you to go over the Jordan. Ich möchte, dass ihr rübergeht über den Jordan. I'm going to separate it. Dann werde ich den Jordan teilen. Go into the promised land. Ihr geht hinein ins verheißene Land. Circle Jericho seven times. Umkreist Jericho the siebenmal. The walls are going to fall. Die Wände, sie werden niederfallen. Conquer the city. Überwindet die Stadt, and erobert don't sie. Take anything. Aber nehmt nichts von dort. Nothing. Nichts. Not even a cigar. Nicht einmal eine Zigarre. Don't take anything. Nimm nichts davon. Nothing. Nothing. Gar nichts. Why? Warum? First city belonged to God. Weil die erste Stadt, sie gehörte Gott. God's serious about this. Und Gott war da sehr ernst darin. He wants his honor. Er möchte seine Ehre you haben. Honor me. Wenn ihr mich ehrt, and then I'll honor you. Dann werde ich euch ehren. But you honor me first. Aber ihr ehrt mich zuerst. Because I'm God. Weil ich and when you're God, I'll honor you. But until you are God, you aber will wenn honor ihr Gott seid, dann me. Werde ich euch ehren. Okay. Aber bis dahin, now, this great blessing is, don't miss this. Let's go a little further. Gehen wir weiter. Malachi chapter 3. Malachi Kapitel 3. Let's go a little further. Gehen wir etwas okay. weiter. You were under a curse for your whole nation has been cheating me. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr als ganze Nation betrügt mich. But God didn't curse them. Gott hat sie doch nicht verflucht. But selfishness in itself is a curse. Aber Selbstsucht selbst ist wie ein Fluch. Dishonoring God itself is a curse. Gott nicht zu ehren, das wirkt sich aus wie ein Being Fluch. Greedy and unbelieving toward his goodness is all a curse. Gierig zu sein und ungläubig gegenüber seiner Güte ist wie ein Fluch. You're under a self-imposed curse. Du bist unter einem Fluch, den du dir selbst dazugezogen Verse hast. Verse 10. Vers 10. Bring all the tithes into the storehouse. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. Misconception number 3. Falsche Vorstellung Nummer 3. You can do anything you want with your tithe. Du kannst alles, was du willst, machen mit deinem Zehnten. No, you cannot. You have to put it in the storehouse. Nein, nicht. Das gehört in das Vorratshaus. I had a girl this morning said to me. Heute früh war eine junge Frau da. Wow. Wow. Thank you. Danke. I was giving my tithe away. Ich habe meinen Zehnten einfach irgendwo hingegeben. I never gave my tithe to the church. Ich habe den nie der Gemeinde gegeben. Watch this. Schaut mal. I talked to Utmar and Roland and they're estimating somewhere between 30 and 40% of the people in our church tithe. Ich habe mit Utmar und Roland gesprochen, die sagten so, naja, vielleicht 30, 40% der Gemeinde geben wirklich den Zehnten. If people stop tithing, wenn die Leute einfach aufhören würden, den Zehnten zu geben, we'd be bankrupt within a month. Dann wären wir innerhalb eines Monats bankrott. It's the people who tithe. Es sind die Leute, die den Zehnten geben. That carry this church. Die einfach die Gemeinde tragen. You can enjoy everything you enjoy. Ihr könnt einfach genießen, alles, was ihr da genießt. The kindergarten is upstairs. Der Kindergarten oben. And can enjoy renting space. Und der kann das einfach sich dran freuen, dass er den Raum da hat, mieten because kann. Because there are people who tithe. Das ist möglich, weil es Leute gibt, die den Zehnten geben. And if they did not believe in that, und wenn da Leute nicht dran glauben würden, none of us would be here. Dann wäre niemand hier. It's God's economy. Es ist Gottes Haushaltung. Tithe goes to the storehouse. Der Zehnte geht in das Vorratshaus. My wife and I put our tithe every month into the storehouse. Meine Frau und ich, wir geben den Zehnten einfach hinein in das Vorratshaus. Then your offering is above the tithe. Und der Zehnte, der geht da einfach oben drauf. Misconception. Was habe ich gesagt? Das Opfer. Entschuldigung, das Opfer geht oben drauf auf den Zehnten. Yeah. Conception number 4. Falsche Vorstellung Nummer 4. 10% is the high end. 10%, das ist so das Maximum. That's the lid. Nein. No, that's the low end. Nicht der Deckel oben, so mehr nicht, sondern das ist die untere There Grenze. There are people who tithe 20%, 30%. Da gibt es Leute, die geben da 30, 40%. There are a number of businessmen in Korea, they're tithing 50, 60%. Es gibt eine Menge von Geschäftsleuten in Korea, die 50, 60% einfach geben. We all heard of Rick Warren. Wir haben gehört von Rick Warren. After he wrote his famous book, als er sein berühmtes Buch geschrieben hat, he's tithing 90%. Gab er den Anteil, den 90. And last time I heard him speak, he said he's increasing it to 91%. Und er erhöht das jetzt noch weiter auf 91%. God just keeps blessing. Weil Gott ihm einfach immer weiter segnet. Okay, the offering, you do whatever you want as God leads you. Mit deinen Gaben kannst du machen, wie Gott dich führt. As God leads you. Wie Gott dich führt. You don't do whatever you want, you do whatever God wants. Mach nicht das, was du so willst, sondern das, was Gott will. It still is. Das geht immer noch. Okay, misconception number 5. Falsche Vorstellung Nummer 5. And we'll get right to this. Da kommen wir gleich dazu. This is what John Wesley said. John Wesley sagte, he said, give 10% to God. 10% gibst du Gott. Put 10% in the bank. 10% gibst du in die Bank. And live on 80%. Und von den 80% lebst du dann. Wait a minute. Kleinen Moment. So I have 100 Euro. Ich habe 100 Euro. I give 10 to God. 10 gebe ich Gott. 10 in the bank. 10 in die Bank. And I live on 80 Euro. Dann mit 80 soll ich auskommen? No. Falsch. Because God increases the 80%. Weil Gott ja die 80% oder die 80 Euro zunehmen lässt. The 80% is always growing. Diese 80%, sie wachsen und wachsen. It's like he puts supernatural yeast in it, you know, and it just starts to grow. So als wenn er da einfach Germ hineingibt und dann geht das so auf. And it happens supernaturally. Und es passiert übernatürlich. Misconception number 6. Falsche Vorstellung Nummer 6. That you can figure the blessing out. Dass du irgendwie das herausfinden könntest, wo der Segen daherkommt. Yes, I have an aunt. She's very rich. Ja, ja, die Tante, die ist sehr reich. God's going to touch her and she's going to give me an inheritance. Gott wird sie anrühren, wird man ein Erbe geben. No. Nein. God always blesses us from where we can't figure it out. Gott segnet uns immer aus einer Richtung, wo wir es das gar nicht vorstellen It's können. Off the radar screen. Nicht auf unserem Radarschirm. In the Old Testament, there was this woman, she didn't have any more food. Da war eine Frau im Alten Testament, sie hatte kein Essen mehr. And the prophet said, well, just give me the rest, what's on the bottom of the barrel. Prophet sagte, gib mir den Rest da, was noch übrig ist, da okay. Unten im Fass. That's it. Das ist jetzt and he said, alles. He said, make a cake and give it to me. mach daraus einen Kuchen, gib es mir zuerst. The last one? Den letzten? Make it for me. Mach es mir. Okay, she cooked it. Hat es gebacken. And you know what? Every time she went to the barrel, immer wenn sie da reinfuhr in dieses Fass, it was never empty. Es war nie leer. Well, I guess this is the last one. Ich glaube, das ist jetzt das letzte. 5 years later, I guess this is the last one. 32 years later. 32 Jahre später. I guess this is the last one. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das letzte. It never emptied. Hat nie aufgehört. It was supernatural. Übernatürlich. When Elijah got hungry, als Elia Hunger hatte, God said, "Hey, bird." Hey, Vogel dort. Bring Elijah some food. Lauf da mal rüber. Flieg rüber. He did. Und er tat es. All right, back to Malachi 3. Zurück zu Malachi 3. Now watch this. Bring it into the storehouse, so there is enough food in my temple. Bringt es in den Vorrats, in das Vorratshaus, auf das in meinem Haus genügend Speise sei. The tithe was to support the ministry. Der Zehnte ist zur Unterstützung des Dienstes. The Levites were supported by the tithe. Die Leviten wurden unterstützt durch den Zehnten. The entire tribe. Der gesamte Stamm Levi. If you do so, says the Lord. Und wenn ihr das so macht, sagt der Herr. Watch this. I will open the windows of heaven for you. Dann prüft mich doch hiermit, ob ich euch dann nicht die Himmelsfenster auftun werde. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Und ich werde einen Segen ausschütten, da werdet ihr nicht genügend Platz haben, um das irgendwie aufzubewahren. And you're going to have two bank accounts. Und dann braucht ihr vielleicht zwei Konten. Try it. Put me to the test. Versucht es doch nur, prüft mich. If this is not real, wenn das nicht real ist, and how do you know heaven's there? Wie kannst du dann wissen, ob der Himmel da ist? The promises of God stand together. Und die Verheißungen Gottes, sie stehen und fallen miteinander. We gotta test this. Wir müssen das prüfen. You have to test it objectively and practically. Wir müssen es ganz objektiv prüfen, auch ganz praktisch. You can't enter into this privilege, into this stewardship. Du kannst nicht in dieses Privileg eintreten, in diese Verwaltung, in a flippant way. In einer Weise so hin und her mal probierst. You gotta read those verses. Du musst diese Verse genau studieren. And let the Holy Spirit speak to you about its reality. Und den Heiligen Geist erlauben, dass er diese Wirklichkeit deinem Herzen real macht. Then you step out on it. Und dann trittst du hervor. I had a businessman say to me this morning, heute früh sagte ein Geschäftsmann, while I was eating lunch, während er so am Essen war, he sat next to me and said, er saß neben mir und sagte, hey, I was really convicted this morning. Das hat mich wirklich überführt. I mean, I'm a tither. Naja, ich gebe schon den Zehnten. But about 8 months ago or so, I came into a lot of money. Aber so vor 8 Monaten, da hatte ich eine Menge Geld. I didn't tithe off it. Und davon habe ich den Zehnten nicht gegeben. Do you have a bow account? Hast du da so ein Konto für den Bau? I said, we do now. haben wir jetzt? Yes, machen wir we auf. Do. We nächste will Woche. Make one. Yes, wir werden we do. Aufmachen. If we don't, it'll be there tomorrow. Wenn wir es nicht haben, wenn wir es morgen haben. Amen, right? Amen. Okay, where are we now? Try me, try me. Prüf you gotta mich try doch. God. Wir müssen Gott prüfen. You can't just do this mechanically. Wir können das nicht einfach so mechanisch machen. A stewardship is a living relationship. I got to talk to God. Verwalterschaft ist eine lebendige Beziehung. Ich muss mit Gott darüber Watch sprechen. The next verse. Nächster Vers. Verse 11. Vers Your 11. Crops will be abundant. Und die Ernte wird einfach im Übermaß da sein. Now, this translation is pretty poor right here, but die Übersetzung ist so ein bisschen so. I did add the New American Standard Bible. Und da habe ich etwas mit eingefügt. For I will guard them from insects and disease. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, die Insekten und die Krankheiten. It's what it means, but it's not what it says. Und das ist, was es bedeutet, aber nicht direkt sagt. It says, I will rebuke the devourer for you. Luther sagt es genau. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen. The devourer. Den Fresser. Have you been devoured? Seid ihr noch nie erlebt, habe noch nie erlebt, dass God jemand frisst. Protect us from being devoured. Gott wird uns davor bewahren, dass wir da verschlungen werden. I've been tithing for 35 years. Seit 35 Jahren gebe ich den Zehnten. And I have been devoured at times. Und da habe ich Momente erlebt, wo da Dinge von mir verschlungen wurden. I was coming back from the service one night. Komme ich eines Tages da vom Gottesdienst had zurück. My beautiful Martin guitar with me. Diese wunderschöne Martin-Gitarre. And I was walking home about midnight with Cody. So, und in der Mitternacht gehe ich da so entlang mit dem Cody. And of course Cody had to go to the bathroom. Natürlich musste Cody dann einmal sein Häufchen machen. And I just had to be a good guy that night. I don't und ich know musste why. An diesem Abend wirklich da ein ordentlicher took, Mann he sein. He took a doo-doo at midnight. Mitternacht, das Nobody Häufchen. Is around. Niemand schaut zu. But I just had to go pick it up with a plastic bag. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich werde mit diesen Plastiktüte Because nehmen und dann. The Lord sees. Weil der Herr es ja sieht. I put my guitar down. Habe die Gitarre einfach so hinter mich gestellt. Picked up the doo-doo, walked over to the garbage can. Aufgehoben, threw it away. Da in den Mistkübel hinein. And walked home right past my guitar. Und ging direkt nach Hause an meiner Gitarre vorbei. Did not realize that until the next morning. Und habe das dann nicht bemerkt bis zum nächsten Morgen. And my guitar was history. Und meine Gitarre war Geschichte. Said, Lord, sag, Herr, I got devoured. Da war der Fresser. My Martin guitar. Meine Martin Gitarre. Weren't you watching my back? Schaust du nicht auf meinen Rücken? I mean, I tithe. Ich gebe doch den Zehnten. I give offerings. Ich gebe sogar Gaben. We support two kids in Africa. Wir unterstützen zwei Kinder in Afrika. We support two missionaries. Zwei Missionare oben We drauf. We give tithes every week. Wir geben den Zehnten jede Woche. You're supposed to watch my back. Du musst mir doch den Rücken frei halten. Come on, you could have just said, "Don't forget the guitar." Du hättest sagen können, die Gitarre. Where were you? Wo warst du? And the Lord said. Der Herr hat gesagt. You got two guitars. Hast du nicht zwei? You could have given one away. Kannst du nicht eins auch einfach weggeben? You really could have. Du hättest doch eins weggeben können. A lot of people could have used a second guitar that you never use. Viele Leute können deine zweite Gitarre gebrauchen, weil du sie ja nie verwendest. So, I took your better one. Ich habe die bessere genommen. Because I always get the best. Weil ich immer das Beste bekomme. Now you can use the other one. Jetzt kannst du die andere verwenden. I understand. Okay. Sometimes when we get devoured, we got to ask ourselves. Manchmal, wenn wir da so verschlungen werden. Has this thing become mechanical? Ist das irgendwie mechanisch geworden? Am I just doing a bank transfer every month? Das ist einfach nur so eine Überweisung, Dauerauftrag. Do I kind of just do what I want to do with the offerings, you know? Und mache ich einfach so, was ich machen möchte mit den Spenden? Do I pray about this anymore? Bete ich da überhaupt noch? Is this like a relationship with God? Haben wir noch eine Beziehung da drin eigentlich? I hate getting devoured. Ich hasse es, wenn der Fresser da hinter mir herkommt. I go to God and say, come on! Gott, komm! I'm doing what you want me to do! Ich mach doch das, was du von mir möchtest. Oder? God says, why don't we look at this one more time? Können wir das nochmal durchgehen? I think we can make some adjustments here. Vielleicht können wir das ein paar Arrangements machen. Okay. Okay. But you said you'd protect me. Protect me! Doch, du hast gesagt, dass du mich schützt. I am more than you think I am. Mehr als du denkst. Mehr als du denkst. Believe me. Glaub's mir. Okay, next verse. Nächster Vers. Where are we now? Let's go to verse 12. Is there a verse 12? Yeah. Vers 12. Then all nations will call you blessed. Dann werden alle Nationen euch glücklich preisen. For your land or your family or your church will be such a delight. Eure Familie ist so eine Herrlichkeit. Okay, let's go to the New Testament. Gehen wir zum Neuen Testament. 2 Corinthians 9. 2. Korinther Kapitel 9. The classic chapter in the New Testament about God's economy. Im Neuen Testament über Gottes Ökonomie. God has his own economy. Gott hat seine eigene Ökonomie. It's separate from the world economy. Die ist einfach irgendwie losgelöst von der Ökonomie der Welt. God can bless out of nowhere. Er kann aus dem Nichts heraus segnen. God could just create a diamond on the floor that you find. Und Gott kann ebenso einen Diamant auf der Erde einfach schaffen, den du findest einfach. He can find a treasure if he wants. Einen Schatz finden, no problem. Wenn er möchte. You could Problem. Win the lottery and not even buy a ticket. Du kannst eine Lotterie gewinnen, nicht mal ein Los gekauft haben. Mr. Prokop, congratulations, you won the lottery. Sie haben in der Lotterie gewonnen. But I didn't buy a ticket. Hab kein Ticket gekauft. It says right here. Na, hier ist es. This is your number. Ihre Nummer. I never bought a ticket. God can do anything he wants. Gott kann machen, was er möchte. God. Er ist Nothing Gott. Is impossible for Nichts him. Nichts ist für ihn unmöglich. This is so important. Und das ist so wichtig. Because when we try to figure things out, he doesn't like that. Wenn wir versuchen, die Dinge da selber herauszufinden, das mag er nicht. Here they go again. Oh, da geht's schon wieder los. They got me all figured out. Die haben schon wieder herausgefunden, wie es machen möchte. This time they actually figured out what I was going to do. Diesmal haben sie es wirklich herausgefunden. So you know what? Wisst ihr was? I'm not gonna do it. So werde ich es nicht machen. I'm gonna change my plan. Wenn mein Plan ändern. He doesn't like when we try to figure him out. Er mag es nicht, wenn wir da herausspüren, wie er das macht. God will generously provide all you need. Und Gott hat alle Macht, alle Gaben, allerlei Gnade über euch auszuschütten. Then you will always have everything. Sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch you selbst like that? Habt. In English, always have everything. Jederzeit wirklich alles zu Genüge habt. You need and plenty left over to share with others. Und auch noch anderen reichlich Gutes tun können. This is his will. Und das ist sein Wille. This is the normal Christian life. Und das ist normale christliche Leben. But it all begins by honoring him with the tithe. Aber es beginnt alles damit, dass wir ihn ehren mit dem Zehnten. How you get in the door. So trittst du da ein in diesen Segen. I want to be a steward, Lord. Herr, yeah, ich möchte ein Verwalter sein. Fine, honor me. Ja, honor me from the first. Ehre mich von dem Ersten. This is cool stuff, really. Das ist super. If I didn't do it for 35 years, I'd be afraid to teach it. Wenn ich es nicht für 35 Jahre schon praktiziert hätte, ich würde Angst haben, das euch zu lehren. I think people don't teach it because they've never done it. Ich glaube, dass Leute es nicht lehren, weil es nie wirklich so verwirklicht haben. And then when the church has no money, the elders say, you know what, maybe you should teach on tithing. Die Gemeinde hat kein Geld, die Ältesten sagen, vielleicht sollten wir den Zehnten lehren. Yeah, but we don't tithe, so how can I do that? Aber das machen wir ja nicht, wie kann ich das jetzt machen? Now there's also the tithe of the tithe. Aber da gibt es auch den Zehnten vom Zehnten. In Numbers chapter 18. In am 4. Buch Mose, Kapitel 18. So our church tithes from the tithe. Unsere Gemeinde gibt den Zehnten von dem Zehnten. We give 3,000 Euro away every month. Also geben wir 3,000 Euro von dem Budget weg. Do you know what I could do in the cellar with 3,000 euros a month? Wisst ihr, was ich anstellen könnte mit 3,000 Euro im Keller mit 3,000 Euro? But it's not mine, it's God's. Es ist nicht meins, es ist Gottes. Why don't we keep it? Warum behalten wir es nicht? No, we would be foolish. Nein, wir wären Narren, wenn wir es täten. It's not ours, it's God's. Es gehört nicht uns, es ist Gottes. And we give it away outside the church. Und so geben wir es weg, einfach außerhalb der Gemeinde. Okay. Let's go further, verse 9. Gehen wir weiter, Vers 9. And the scripture says, und die Schrift sagt, they shall freely, they share freely and give generously to the poor. Und sie teilen einfach frei aus und geben großzügig den Armen. Their good deeds will be remembered forever. Und ihre guten Taten wird für ewig erinnert werden. And that's when we stand before the Lord. Und das ist dann, wenn wir vor dem Herrn stehen. And he says, thank you. Und er sagt, danke. For being a steward. Danke, dass ihr echte Verwalter wart. Some people are going to stand before the Lord and say, I didn't have anything to give. Einige werden vor dem Herrn stehen und sagen, ich hatte da nichts, was ich geben konnte. I could barely make it. Ich habe es ja kaum geschafft selbst. If I had only more. Wenn ich doch nur mehr hätte. Misconception number 6. Falsche Vorstellung Nummer 6. If I made more, it would be easier to tithe. Wenn ich dann mehr einnehmen würde, dann wäre es leichter, den Zehnten zu geben. No, falsch. It would be more difficult. Es wäre schwerer. It's easier when you make less. Es ist leichter, wenn du ein bisschen weniger hast. You really, somebody who makes a half a million euro a year. Wenn jemand vielleicht so eine halbe Million im Jahr verdient. Believe me. Glaub mir. To put 50,000 euro in the bucket. An der 50.000 Euro einfach da in den Korb zu geben. When he could buy a brand new car for his wife. Das könnte ein ganz nagelneues Auto sein für seine Frau. Is more difficult. Und das ist sicherlich schwieriger. Than someone who makes 100 euro a week. Als wenn jemand vielleicht so 100 Euro die Woche or a month and gives 10 to God. Oder im Monat verdient und davon dann 10 dem Herrn gibt. Now we had a Bauausschuss meeting last week. Letzte Woche gab es da so ein Ausschusstreffen vom Bauausschuss. And the Baumeister, who's a friend of mine, und der Baumeister, der ein Freund von mir who ist, has invested a lot of money into our church, der einfach viel Geld bereits hier schon investiert hat, hier in der Gemeinde, asked me a question. Er stellte mir eine Frage. He said, am I the only one tithing? Bin ich der Einzige, der hier den Zehnten gibt? Am I the only investor? Bin ich der Einzige, der hier investiert? I said, absolutely not. Ich sagte, nein, absolut nicht. But I know this for sure. Aber eins weiß ich sicher. It is a minority in the church that understand the principle of tithing. Es ist eine Minderheit in der Gemeinde, die dieses Prinzip des Zehnten wirklich versteht. Do you know what kind of impact we could have in the vision? Was für eine Wirkung wir haben könnten in der Vision? If we had the resources to do everything that God puts on our heart to do. Wenn wir wirklich die Mittel hätten, das zu tun, was Gott uns ja aufs Herz legt. But that all comes from the tithe. Aber das kommt alles aus dem Zehnten heraus. To resource the vision. Dass dann auch die Vision wirklich die Ressourcen hat, die es braucht. Back to 2 Corinthians 9. 2. Korinther Kapitel 9. Okay, here's the last verse. For God is the one who provides seed. Gott ist derjenige, der dem Seemann Samen gibt. And I could have person after person come up tonight. Und ich könnte eine Person nach der anderen hier heraufführen. People came up to me this morning and said, it's exactly like that. Und Leute kamen zu mir heute früh und haben gesagt, das ist genau so. God provides, you have no idea where it's coming from. Gott versorgt uns und wir haben keine Idee, wo das alles herkommt. God is the one who provides. That's financial seed. That's financial seed. Gott ist derjenige, der den finanziellen Samen gibt in den Zusammenhang. He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Und er wird euch einfach geben, einen Zuwachs der Ressourcen und auch eine große Ernte an Großzügigkeit in euch wirken. So let me sum up. Lass uns einmal zusammenfassen. Here's something to keep in mind. Hier kommt etwas, was ihr euch behalten könnt. I've learned this. Das habe ich gelernt. The longer it takes for the windows of heaven to open, je länger das braucht, dass sich da die Schleusen des Himmels öffnen, the bigger the window. Desto größer werden dann die Schleusen sein. You can write that one down. Das könnt ihr niederschreiben. It says in Esther chapter 6. In Esther Kapitel 6 heißt King es, Ahasuerus, dass der König Ahasuerus, couldn't sleep one night. Der Perserkönig, er konnte nicht schlafen. I could not sleep. Ich kann nicht schlafen. I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Bring me the records. Bringt mir da die Dokumente, die Berichte. And read them, and that will surely put me to sleep. Lest mir einfach da die Aufzeichnung vor, dann werde ich schon schlafen können. So they started reading him the records. Und dann haben sie einfach die Aufzeichnung vorgelesen. And then it came to this story. Und dann kam es zu dieser Geschichte. And Mordecai saved the king from being assassinated by his two servants. Und der Mordecai rettete den König davor, dass er von zwei Dienern da umgebracht wurde. And the king said, what? Was? What? Was? Mordecai saved me? Der Mordecai hat dich vor einem being Attentat assassinated? Bewahrt? Von einem Attentat bewahrt? Did we ever bless him? Haben wir ihn irgendwie dafür vergolten? Did we ever reward him? Haben wir da irgendwie dafür belohnt? Nothing has been done for the man. Nein, König, da ist ihm eigentlich nichts zugegeben worden. Nothing? Nichts. And he made him first governor under him over the kingdom. Und er hat ihn zum ersten Gouverneur gemacht in dem ganzen Königreich unter ihm. The longer it takes for the window to open. Je länger das braucht, bis sich dann die Schleusen des Himmels öffnen, the bigger the window is. Umso größer wird das Fenster, okay, die Schleusen sein, um das freizusetzen. Let's just sum up here. Fassen wir das zusammen. Philippians 4:17. Philipper Kapitel 4, Vers 17. Paul was in prison. Paulus war da im Gefängnis. And he writes to the Philippians. Er schreibt an die Philipper. Thanks for the financial gift. Danke für die finanziellen Gaben. It's a big help. Große Hilfe für mich. Really blessed me. Es hat mich wirklich gesegnet. But it blessed me more. Aber was mich noch mehr gesegnet hat, that it is being accredited to your account before God. Dass es euch vor Gott einfach zugerechnet wird auf euer Konto im Himmel. So, here we are. Da sind wir. We're going to stand before God one day. Da werden wir eines Tages vor Gott stehen. And some people are going to say, "But Lord, I couldn't afford to be a steward." Und einige Leute werden dann so ausreden und sagen, ich konnte mir das nicht leisten, ein Verwalter zu sein. Do you know how much money I made when I was 18? Wisst ihr, wie viel Geld ich da verdient habe, als ich 18 war? Two euros an hour. 2 Euro die Stunde. I made my weekly check was $93. 93 Dollar in a der week. Woche. I worked for like 16 euro a day. Für 16 Euro an den Tag habe ich gearbeitet. It was a joy to tithe. Und es war eine Freude, davon den Zehnten zu and geben. Give offerings on top. Und dann auch noch Gaben obendrauf. And 35 years later, I've never lacked a thing. Und 35 Jahre später kann ich sagen, mir hat nie etwas gemacht. I even found work when Jimmy Carter was president. Unbelievable. Ich habe sogar Arbeit gefunden, truth. Als Jimmy Carter Präsident it war. It was unbelievable. Es war unglaublich. Okay, so we're going to pray. Wir werden jetzt beten. You cannot enter into God's stewardship without a relationship to him. Ihr könnt nicht in Gottes Verwaltung eintreten, wenn ihr nicht einfach diese Beziehung darin mit ihm habt. Tithing is not something mechanical, it's relational. Der Zehnt ist nicht etwas Mechanisches, es ist etwas, was aus einer Beziehung heraus entsteht. But I'd like to pray tonight. Aber ich möchte heute Abend beten. For many here, I believe God has spoken to you. Ich glaube, dass Gott zu vielen hier gesprochen hat. To enter into stewardship. Tretet ein einfach in diese Verwaltung mit ihm. Misconception number 77. Falsche Vorstellung Nummer 77. You cannot start with 3%. Ihr könnt nicht beginnen damit 3%. I used to teach that, but it doesn't work. Das habe ich früher mal gelehrt, aber das funktioniert you nicht. You just start with 10. Ihr beginnt direkt mit 10. And you say, God, I'm afraid I'll go under. Gott, ich habe Angst, dass der I'll untergeht. Never make it. das dann nicht mehr sich ausgeht. And God says, test me. Gott sagt, prüf mich doch darin. Step out of the boat and test me. Tritt einfach heraus aus dem Boot und prüfe mich. I guarantee you'll be up on the stage saying, it works, it's unbelievable, I did it, ich kann dir garantieren, du wirst auf der Bühne stehen und sagen, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. That's how everybody is. So ist es für alle, who experiences the stewardship. Die ihn da erleben in diesem Beziehung der Verwaltung. Let's close our eyes. Schließen wir die Augen. My eyes are closed. Axel's eyes are closed. Meine Augen sind zu. If God has spoken to you tonight, wenn Gott zu dir gesprochen hat heute nobody's Abend, looking. Niemand schaut. Just put your hand in the air. Dann hebe einfach die Hand. Say, God, I heard you tonight. Gott, ich habe dich gehört. Jesus, I want to honor you. Jesus, ich möchte dich ehren. Just point your finger to heaven and say, Jesus, I want to honor you. Jesus, ich möchte dich ehren. You are the Lord of my life. Du bist der Herr meines Lebens. I want to be a steward of yours. Ich möchte ein Verwalter sein mit dir zusammen. And when I stand before you one day, und wenn ich einmal vor dir stehe, eyeball to eyeball, einfach Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge, face to face, I want to stand before you, wenn ich dann vor dir stehe, as a good and faithful steward, möchte ich da vor dir stehen als ein guter und treuer Verwalter. Father, I pray for everyone who's got their hand up. Ich bitte einfach, Herr, für alle, die die Hände jetzt erhoben give haben, us understanding into this joy, gib uns ein Verständnis da von dieser Freude, so that our church can fulfill everything you have in store for it. Dass unsere Gemeinde alles erfüllen kannst, was du für diese Gemeinde geplant hast. So that we can really truly bring as many people as possible into a living relationship with you. Auf dass wir wirklich so viele Menschen wie nur irgendwie möglich in eine lebendige Beziehung mit dir bringen können. And that we can be a part of the very first awakening in Austrian history. Und dass wir ein Teil sein können einer wirklichen ersten Erweckung hier in Österreich. And I pray this, Lord. Und das bitte ich, Herr. For wisdom and joy and peace in this. Ich bitte dafür Weisheit, Freude und einen tiefen Frieden darin. Objectivity. Objektivität. In your word. Nach deinem Wort. I thank you, Father. Und ich danke dir, Vater. And maybe you're here tonight, you've never received Jesus in your life. Und vielleicht bist du heute Abend hier und du hast noch nie Jesus in deinem Leben aufgenommen. You're just visiting tonight. Du bist hier als Besucher. Or you've come the third time. Oder vielleicht bist du das dritte Mal schon hier. Jesus loves you. He knows who you are. Jesus liebt dich. Er weiß, wer du bist. He knows where you're sitting. Er weiß, wo du sitzt. He knows what you ate tonight. Was du heute Abend gegessen hast. Er weiß He knows your mother's name. Er kennt den Namen deiner Mutter. He knows the deepest needs of your heart. Und er kennt die tiefsten Nöte deines Herzens. And he's saying, come. Und er sagt nur, komm. Come unto me. Komm zu mir. Come unto me, all you who have a burden. Komm zu mir, alle, die ihr da eine Last habt. I'll give you rest. Ich gebe euch diese Ruhe. Learn of me. Und lernt von mir. I am meek and I'm humble. Ich bin sanft und demütig von Herzen. Pray this simple prayer. Bet ein einfaches Gebet. Jesus. Jesus. You died on the cross for me. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Fill my heart. Fülle mein Herz. With your love. Mit deiner Liebe. Cleanse me. Reinige mich. Of all the stupid things I've done in my life. All diese blöden Dinge, die ich da gemacht habe in meinem Leben. Take away this deep sense of guilt. Nimm mir einfach dieses tiefe Gefühl von Schuldigkeit. Nimm das weg. This sense of indifference. Aber dass ich mich so gleichgültig fühle. Cleanse me. Reinige mich. Of my self-righteousness. Von meiner Selbstgerechtigkeit. And my pride. Von meinem Stolz. Fill me with your love. Und fülle mich mit deiner Liebe. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Say these words. Sag diese Worte. Say them out loud. Sprich sie aus. Jesus, fill me. Jesus, fülle mich. With your love. Mit deiner Liebe. Can you say those words? Kannst du das sagen? Jesus, fill me with your love. Jesus, fülle mich mit deiner Liebe. We heard tonight that God has given each one of us a gift. Wir haben heute Abend gehört, dass Gott jedem einzelnen von uns eine Gabe gegeben hat. And one of the gifts of the Holy Spirit is the gift of giving. Und eines der Gaben des Heiligen Geistes ist diese Gabe zu geben. And I want to just now ask the Holy Spirit to pour out right now. Und ich möchte dem Heiligen Geist bitten, dass er einfach ausgießt. And that he would show the people he's given this gift that they have it. Dass er denen, die diese Gabe haben, einfach es zeigt, dass sie diese Gabe haben. A couple of indicators if you have this gift. Anzeichen dafür, dass ihr diese Gabe habt, ist. You watch to see what other people do with their money. Du schaust da drauf, was andere mit ihrem Geld tun. When you see a physical need, you want to meet that need. Und wenn du da vielleicht eine körperliche Not siehst, dann möchtest du auch diese Not erfüllt sehen. If someone needs a coat, you buy them a coat. Wenn du siehst, dass jemand einen Mantel braucht, du kaufst dir diesen Mantel. And it blesses you. Und es segnet dich. It blesses you more to give than to receive. Es segnet dich mehr zu geben als zu empfangen. You are not necessarily generous. Du bist nicht vielleicht notwendigerweise einfach so großzügig. Actually, you're pretty tight with your money. Und vielleicht bist du da sehr, sehr genau mit deinem Geld. But when God tells you to give or shows you a need, you open up your hand and you are generous. Aber wenn Gott dir sagt, schau, da ist die Not, dann öffnest du da einfach deine Hände und du erfüllst einfach die Nöte. In Deuteronomy 8:18 it says this. In 5. Mose 8, Vers 18 heißt es: It is the Lord your God, he is the one who gives ability to get wealth. Es ist der Herr, dein Gott, er ist derjenige, der dir die Fähigkeit gibt, einfach Wohlstand zu erwerben. God is the one that gives some people the ability to make a lot of money. Gott ist derjenige, der einigen Leuten diese Fähigkeit gibt, einfach viel Vermögen zu erwerben. Why? Warum? Because he also trusts them to give it to build his kingdom. Weil er ihnen auch vertraut und vertrauen kann, einfach sein Reich zu bauen. And so let's pray today. So lass uns beten. Together. Gemeinsam. Holy Spirit, Heiliger Geist, you have given each one of us one gift and more gifts. Du hast jedem einzelnen von uns eine Gabe gegeben und einigen mehrere Gaben. And right now, pour out. Und jetzt gieße aus. We open ourselves to you. Wir öffnen uns selbst für dich. We receive you and we receive your gifts. Wir empfangen dich und wir empfangen deine Gaben. Holy Spirit, show people who have this gift that they have it. Heiliger Geist, zeige Leuten, die diese Gabe haben, dass sie sie haben. You might be a student and you might not have a job yet. Du bist vielleicht ein Student und du hast vielleicht noch gar nicht eine Arbeit. But one day you're going to be a businessman. Aber eines Tages wirst du ein Geschäftsmann sein. And God has given you this ability, this gift. Und Gott hat diese Fähigkeit gegeben, diese Gabe. And you will be a pillar in the house of God, helping to build his kingdom. Du wirst eine Säule sein im Haus Gottes und wirst helfen, sein Reich zu bauen. Thank you, Jesus, that we all have a part. Danke, Jesus, dass wir alle Anteil haben dürfen. And that it's a privilege to be a steward of all the things that you've given us. Und es ist ein Privileg, einfach ein Verwalter zu sein von all dem, was du uns gegeben hast. I want to pray for people who have exams coming up this coming week. Ich möchte für Leute beten, die Prüfungen diese Woche haben. Or big presentations at work. Oder vielleicht große Präsentationen bei der Arbeit. Could you stand? Könnt ihr aufstehen? Stand for prayer for your school, for Uni, steht for your auf, business. Wenn ihr da Gebet braucht für die Uni, für die Schule, vielleicht für die Arbeit oder fürs Geschäft. Jesus, you see these people standing here. Jesus, du siehst die Leute hier stehen. We all agree with you and with them. Und wir alle stimmen überein mit dir und mit ihnen. That your favor is upon them. Dass deine Gunst auf ihnen, auf uns liegt. And it is your good pleasure to give them the kingdom in the area that they need it. Und es ist einfach deine Freude, ihnen das Reich zu geben in dem Bereich, wo sie es gerade brauchen. Help them to study the exact right things that are going to be on the test. Hilf ihnen genau das zu studieren, das zu lernen, was da in der Prüfung vorkommen wird. Lead them by your spirit. Führe sie durch deinen Geist. Father, those who are having business endeavors. Vater, diejenigen, die besondere Unternehmungen in ihrem Geschäft haben, in ihrer Arbeit. Give them wisdom. Gib ihnen Weisheit. Let them hear your voice behind them saying, this is the way, walk in it. Lass sie diese Stimme hinter ihnen hören, die da sagt, dies ist der Weg, da geht lang. Lead them by your Holy Spirit. Leite sie durch deinen Heiligen Geist. And you are the one that will give them success. Und du, Herr, bist derjenige, der uns Erfolg geben wird. And when you've got your story, then come up here and tell your story. Give God all the praise and honor and glory. Wenn Gott dann deine Geschichte geschrieben hat, dann komm herauf und erzähl diese Geschichte. You may be seated. Setzt euch bitte. And I want to pray for people who are sick. Ich möchte für Leute beten, die krank sind. Please stand. Bitte steht auf. Today I woke up with a horrible migraine. Heute früh bin ich aufgewacht mit einer schrecklichen Migräne. Right behind my eyes. Direkt hinter den Augen. And then I asked somebody to lay hands on me and pray for me at Bevo. Und ich habe einfach jemanden gebeten, mir die Hände aufzulegen und für mich zu beten bei der Bevo. By the time I got here, it was totally gone. It's totally gone. In der Zeit, wo ich dann hergefahren bin, war es dann plötzlich ganz weg. If you see those standing around you, then just put your hand on them. Wenn ihr Leute um euch herum seht, legt ihnen einfach die Hände auf. The prayer team can go around and also please lay your hands on them. Das Gebetsteam kann herumgehen und einfach die Hände auflegen auf die, die da stehen. In Jesus' name, all sickness, leave. In Jesu Namen, alle Krankheit, weiche. In Jesus' name, all pain and discomfort, leave. In Jesu Namen, alle Schmerzen und alles, was da irgendwie unangenehm und ungut ist, es muss weichen. Bring vitality into the body. Bring einfach deine Lebenskraft in die Körper hinein. Holy Spirit, let your river flow through every person standing here tonight. Heiliger Geist, lass einfach deinen Strom durch jede Person, die hier steht, einfach fließen und strömen. Your power, the deine power Kraft, that raised you from the dead, lives in us. Die Auferstehungskraft, die dich von dem Toten aufweckt hat, die lebt in uns. Thank you. Danke. Thank you for your victory on the cross. Danke für deinen Sieg am Kreuz. Thank you, Jesus. You've already won it. Danke, du hast ihn bereits gewonnen. And we're just agreeing with you. Und wir stimmen dem zu, mit dir. Pour out your love. Pour out your love. Gieße, schütte deine Liebe aus. Deine Liebe. Your love heals. Dein Liebe heilt. Your unconditional love. Deine bedingungslose Liebe. Just receive it. Just receive it. Empfange sie. Empfange sie. It's for free. Sie ist einfach ganz frei. But it cost Jesus his life. Aber Jesus hat es sein Leben gekostet. Receive it like a little kid. Empfange es wie ein kleines Kind. And say thank you, Daddy. Und sag, danke, Papa. Thank you. Danke, Papa.